durchgeschlängelt. Kriminalhörspiel von Steffen Mohr. Ja, wäre ich nicht so aufgeregt, Herr Dr. Bonnet, dann... Was dann, liebe Frau Grüning? Ich würde sagen, wie hübsch Sie es sich auf den Ruhestand eingerichtet haben daheim. Die Teppiche, die Felle an der Wand, das imposante Geweih eines Elches... Pardon, eines Damhirsches. Oh ja, natürlich. Und der anheimelnde Klang einer altenglischen Standuhr. Ich habe sie in den 70er Jahren direkt aus London mitgebracht. Es war schwierig. Sie wissen ja, die Pingeligkeit der DDR-Zöllner damals. Richtig, Herr Dr. Bonnet. Wenigstens Sie als Direktor durften ja schon damals nach draußen. Naja, schließlich waren Sie eine in den zoologischen Gärten der Welt bekannte Kapazität. Ach, übertreiben Sie nicht, verehrte Frau Grüning. Was wäre wohl unser Zoo gewesen ohne Ihre jahrzehntelange Mitarbeit als meine Sekretärin? Und sehen Sie, Sie arbeiten auch jetzt, nach Mauerfall und Wende, munter weiter. Zum Ruhme des Gartens. Ich aber bin faul geworden, genieße meine verdiente Rente. Aber nicht echt, Herr Doktor, nicht echt. Dazu treiben Sie sich noch zu oft im Tierpark herum. Na, schießen Sie los, was führt Sie zu mir heute Abend? Es geht um Ihren Sohn, nicht wahr? Herr Doktor, Sie gelten nach wie vor als eine Vertrauensperson im Zoo. Eine Art geheimer Beichtvater für Menschen und Tiere. Jeder, der Sie auf Ihren Spaziergängen von Weitem erblickt mit dem Silberstückchen und dem schwarzen Hut... Besonders der blöde Eisbär. Verzeihen Sie den Scherz. Sie kennen Dirk. Er hört auf Ihren Rat. Ja, er war unser bester Lehrling. Dirk ist einer der wenigen, die man jetzt in jedem Gehege einsetzen kann. Egal, ob bei Großkatzen, Rotwild oder Vögeln. Bei den Reptilien, wo man Dirk jetzt ein Jahr arbeitet, sind es nicht die Tiere, die mir Sorgen bereiten? Die Menschen etwa. Sein Kollege Minze. Lesen Sie keine Zeitung? Es gibt neuerdings so viele. In einer Zeitung. Und es ist dummerweise die, die alle kaufen. Wurde der alte Minze als ehemaliger Stasi-Mann entlarvt. Soll ich Ihnen mal vorlesen, was mein Sohn zu der Reporterin gesagt haben soll? Minze gehört hinter Gitter und nicht davor. Der Spitzel brachte zwei unserer Affenpfleger wegen irgendwelchen politischen Witzen in den Knast. Die Fotos von beiden, also von Dirk und Minze, sehen Sie ja hier. Das ist nicht günstig. Wenn man gemeinsam die Verantwortung für Krokodile und Giftschlangen trägt. Sehen Sie, Herr Doktor, dem Heinrich Minze kann doch keiner so leicht das Wasser reichen. Und beweisen kann ihm auch keiner, dass er damals ein zweites Gehalt gekriegt hat. No, dann sollte Dirk dem Minze erklären, dass die Zeitung übertreibt. Dass man sein Bild und seine Aussage missbraucht hat. Aber das ist es doch gerade. Dirk freut sich darüber. Neulich sagt er mir doch, wenn ich als kleiner Bürgerrechtler die Gerechtigkeit bloß im Schneckentempo bewegen kann, nutze ich gern auch mal die Schützenhilfe der Revolverpresse. Übertreibung treibt manchmal voran. Dirk ging doch schon damals auf die Straße, als noch verhaftet wurde. Ich habe keinen Einfluss auf den jungen Doktor. Schließlich wohnt er ja auch nicht mehr bei mir, sondern bei dieser Conny. Conny Wand? Diese kleine Gartenarbeiterin. Ein Panda-Kätzchen, was? Na, genau so eine verbiesterte Bürgerrechtlerin. Bitte, Dr. Bonnet, machen Sie Ihren Einfluss geltend auf Dirk. Ich hoffe sehr, dass ich Ihren Sohn zu überzeugen vermag, Frau Grüning, aber wissen Sie, seit ich Pensionär geworden bin, nimmt mich wohl niemand im Zoo mehr richtig ernst. Am wenigsten diese jungen Bürgerrechtler. Oh, Conny. Conny, hab ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass ich deine Warzen ständig küssen könnte? Dirk, sag wenigstens Knospen. Du bist Gartenarbeiterin und nimmst deine Vergleiche aus dem Reich der Blumen. Ich sage, au! Und du gefällst mir besser ohne deine grüne Rinde. Einfach als blitzblank nackiger Stamm. Mensch, wenn die Zoobesucher uns hören. Ist ja jede Menge dickes Glas und Beton dazwischen. Und die Schlangen, du Schlange. Warte mal, ich muss wissen, ob du Mut hast, Conny. Mensch, lass die Bohren hier im Käfig. Komm mir nicht zu nahe, Mensch. Legst du sie um den Hals? Ja? Wenn du es tust, heiraten wir im Sommer. Also? Nimm die Bohren weg. Lass mich raus hier. So. Na siehst du, Schätzchen? Fühlt sich an wie sauberes Papier. Jeder denkt, Schlangen sind glitschig. Und nun komm mal vor den Spiegel. Na? Na, wie gefällst du dir mit einer Würgschlange um den Hals? Du bist vom Wahnsinn gebissen. Aha. Wann genau heiraten wir also? Kannst du trillern? Ist Schlangendeutsch und heißt so viel wie küssen und flirten. Das Schlangenpaar braucht ein Trillervorspiel von 12 Stunden. Oh, und der Koitus? Dauert 1 Stunde. Nachspiel nochmal 1. Oh. Sei mal still. Mist! Warum kommt Minze heute eh aus der Kantine? Na, gib die Bohr her und versteck dich! Und wo? Ach, Mensch, im Futterraum! Hoffentlich nicht ewig. Der Alte darf nie erfahren, dass du mich und ich dich in der Mittagspause... Los, mach schon! Der hat mich jetzt auf den Kien. Weil du ihn angreifst in der Zeitung. Versteck dich! Minze geht gleich wieder. Na, Herbstrevolutionär? Na? Schließ die Hose, du pinkelst wohl in unseren Frühstücksraum. Du hast mich zwar angeschwärzt, Freilichen, wolltest mir aus dem Zoo raushaben, kurz vor der Rente. Aber nun sind wir beide dran. Kommst du deshalb eher vom Essen? In der Direktion sind sie sich einig geworden, das Terrarium zu schließen. Veraltete Gehege, keine attraktiven Tiere, verwahrloste Pflanzen. Na, Schluss und aus. Dank der Marktwirtschaft. Das heißt, wir werden beide arbeitslos. Hast du die Neuigkeit von meiner Mutter? Der Zoo, mein Freund, hat schon immer ganz andere Informationsstrecken genutzt als die vom Herrn Direktor über deine Mutter nach unten zu uns. Mensch, du Zeitungsrevoluzer. Bist du dafür auf die Straße gegangen, um jetzt entlassen zu werden? Na, dann gratuliere ich. Voller Erfolg. Für dich, alten Spitzel, kann es doch gar keinen anständigeren Abgang geben als Vorruhestand wegen Arbeitsplatzreduzierung. So, du denkst also, ich gehe und du bleibst. Natürlich, Herr Herbstrevolutionär. Dank deiner Mama, natürlich. Aber pass auf, wenn ich mal fort bin, schließ immer schön die Schlangengehege. Manche Schlösser sind rostig und manche Schlüssel fassen nicht mehr richtig. Und eine Schlange braucht nicht viel Platz. Irgendwie schafft sie es meistens, sich durchzuschlängeln. Du hältst dich wohl für unersetzlich, Minze. Es gab da so eine Geschichte. Passiert in einem deutschen Zoo. Tod eines Schlangenpflegers. Und? Wodurch? Durch Schlamperei. Minze, auch du hast dich immer nur durchgeschlängelt. Ich werde dir nicht auf die Nase binden, in welchem Zoo das passierte. Sonst machst du daraus gleich wieder Kohle bei der Presse. Also. Der Zoo hat einen frischen Wildfang bekommen, eine schwarze Mamba. Solche Wildfänge sind ein bisschen stärker als ihre in Gefangenschaft geborenen Artgenossen. Auch wendiger, Freundchen. Weitaus wendiger. Du weißt, nach dem Biss braucht man das Serum innerhalb der nächsten 10 Minuten. Sonst braucht man es gar nicht mehr. Die diensthabende Pflegerin hätte unbedingt den Bestand des Giftschranks überprüfen müssen, als das neue Tier eintraf. Hat sie aber nicht. Vergessen. Was soll ich dir sagen, mein Junge? Das muntere Reptilchen fand ein Loch, es biss die Kollegin ins Handgelenk, sie rennt nach dem Serum, sie findet sogar noch welches. Leider war es überaltert. Typisch DDR. Siehst du, das wusste ich, dass du das sagst. Jetzt ist natürlich alles anders. Also, ehe die frische Ampulle aus der Stadtapotheke kam, verging eine knappe Stunde. Ich kannte die Tote. Wirklich nette Kollegen. Aber eben schlampig. Ich erzählte die Sache bloß, weil auch wir vorige Woche eine Mamba bekommen haben. Ein Wildfang. Direkt weg aus der Savanne von Südafrika. Drohst du mir? Gerade du? Ich gehe jetzt das Gehege des Varan flicken. Conny, komm raus. Der Schnüffler ist fort. Conny! Hey, Conny, bist du eingeschlafen? Was ist los? Ja, verdammte Scheiße, Conny, ist der schlecht geworden in der Kammer? Mein Gott. Die Mamba. Verdammte Scheiße, wo ist das? Wo ist das Serum? Minze, wo steckt der Schlüssel zum Giftschrank? Ich brauche das Serum! Minze, der Schlüssel! Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Stell dir vor, Johnny. Der Minze erzählt mir die Story von diesem Unfall. Und eine Minute später passiert's. Conny tot. Genau wie in Minzes Geschichte. Aber eigentlich bin ich es doch, den es erwischen sollte. Und er wollte, dass ich das weiß. Na, tritt mal zur Seite, Rechner, mit dem Schrubber. Jetzt mal ganz noch eine Elefantenscheiße. So, und mit dem Schlauch, da spritzt du jetzt schön ordentlich, bis der Beton glänzt. Ja, hast du mal Feuer? Ja, nee. Ich weiß, dass ich die Klappe halten sollte nach 4 Wochen. Zumal sogar die Kripo festgestellt hat, dass das Vierkantschloss am Käfig verrostet war und Minze ist ja auch gleich entlassen worden, fristlos wegen Missachtung der Sicherheitsvorkehrung. Aber nicht belangt. Mensch, der bringt vor deinen Augen einen Menschen um und du kriegst ihn einfach nicht zu fassen. Du spritzt doch, spritz ordentlich. Darum hängt noch ein Fetzen Heu und kommt zu Abaya nicht zu nahe. Wie hält er den Schlauch für einen männlichen Rüssel? Dieses Stasi-Schwein wird dafür bezahlen, das schwöre ich dir. Die Kleine war wohl doch was Ernstes für dich. Ich dachte, du pimperst ihn bloß. Johnny! Johnny, ich hab dich auf der Straße gesehen, als es noch gefährlich war, auf die Straße zu gehen. Du hattest zweimal einen Sitzen, okay, aber ich wollte... Gutes Stichwort. Warte mal, hier muss doch irgendwo... Das kann doch nicht sein, Johnny, dass wir jetzt wieder locker lassen. Ganz Deutschland säuft, weil es wieder mal eine verlorene Revolution war. Mensch, überleg doch mal. Die Kripo, die Richter stecken alle noch mit Minze unter einer Decke. Alle durchgeschlängelt. Die sind Münzers wilder Haufen geworden, weil sie jetzt nichts mehr zu verlieren haben. Na, da liegt ja noch ein heiles Pillchen. Wer hat mir das wohl im Stroh versteckt? Oh, Johnny. Prost, Dirk. Du, ich sag da was. Politik gehört nicht ins Dickhäuterhaus. Politik nicht. Als ich ein Pimp war wie du, habe ich mich auch mal heiser geredet für sowas, aber seit über 40 Jahren Ruhe im Stall. Ich kenne nur noch Elefanten. Ja, pass auf, Maschalla will gestreichelt werden. Da komm her, meine Güte, komm. Ja, ja, Brüsselchen aufs Rüsselchen. Du musst die Eigenart von jedem Elefanten respektieren, sonst mach ich gleich dein Testament. Johnny, als das Terrarium geschlossen wurde, bin ich zu dir gekommen, weil ich dachte, der Johnny, der hat mit diesen Scheißbonzen nichts am Hut. Und wenn's drauf ankommt, dann ist er mit dabei. Dieser ganze Zoo ist ein unpolitischer Haufen. Die bedauern Minze noch, weil er die Schlangen ach so gut verstand. Tierpfleger mit Leib und Seele. Du bist ja bei mir. Versuch das Ganze zu vergessen. Wie ist es? Auch ein Schluck? Oh, dieses elende Absatzgeklapper. Steh still, Rani. Dass deine Mutter mit Hochhacken ins Gehege kommen muss. Rani hasst das. Sie trinken schon wieder im Dienst, Johnny. Meine Elefanten riechen's gern. Guten Morgen, Frau Direktionssekretärin. Lassen Sie das. Sie können sich ja kaum noch auf den Beinen halten. Kaputt gespielt von 40 Jahren DDR. Lassen Sie auch das. Mit Ihren Albernheiten kommen Sie jetzt nicht weiter. Ich bin gekommen, um Ihnen und natürlich auch dir, Dirk, den Entschluss unseres Direktors mitzuteilen. Ab sofort werden für das Elefantenhaus nur 2 Pfleger benötigt. Kollegin König hat ihren Mütterurlaub ja bald beendet. Frau König behalten wir schon aus sozialen Gründen. Aber von euch beiden, von Ihnen, Johnny, und dir, Dirk, kann aus ökonomischen Gründen nur einer bleiben. Wer wird noch entschieden? Mutter! Tut mir leid, Dirk, aber das sind Sachzwänge. Ich übermittle nur auftragsgemäß die höhere Entscheidung. Mach's gut, Junge. Rani, hör nicht auf das Geklapper. Ganz in die Rabatt da. Eine hübsche Mami kann elend sachlich sein, ne? Natürlich bin ich dafür, dass du den Arbeitsplatz behältst, Johnny. Auch wenn du nicht mehr der Jüngste bist, aber dafür kennen dich die Elefanten. Wenn du die Stelle kriegst, Kleiner, wirst du die Elefanten kennenlernen. Mein Gott, wo geht denn das hier raus? Aber Frau Sekretärin, so lange schon im Betrieb und nicht wissen, wo es lang geht. Warte, Mutter, ich zeig's dir. Nicht doch, Grünschnabel. Was erledigt der Herr des Dickhäuterhauses selbst? Darf ich bitten? Oh. So, hier links lang am Nilpferdbecken. Paradiba erwartet bald Nachwuchs. Vorsicht! Oh. Endlich war eine feine Dame einfach voll zu spritzen. Wann Sie nehmen mein Taschentuch. Danke. Wissen Sie, ich bewundere Sie, Johnny. Der kleine Mensch hat das riesigste Tier unserer Erde in der Gewalt. Sie bedeuten für mich gewissermaßen das Symbol des Homo sapiens. Nicht wahr? Sie sind auch verwitwet. Wie Sie, schöne Frau. Was halten Sie davon, wenn wir uns einmal treffen? Ich meine, außerhalb der Arbeitszeit in einem kleinen oder in einer Bar? Oh, in einer Bar muss man ja leider Alkohol trinken. Und ich hasse Alkohol. Sobald ich einen Tropfen erblicke, vernichte ich ihn. Morgen Abend vielleicht? Sie dürfen sich sogar setzen. Ich erlaube Ihnen 3 Minuten. Herr Doktor, Wir waren jahrzehntelang Kollegen. Sie kennen meine Arbeit bei den Reptilien und wie ich dafür lebte. Was wollen Sie? Sie haben Einfluss in der Öffentlichkeit. Man vertraut Ihnen. Bitte legen Sie ein gutes Wort für mich ein. Bei der Presse oder so. Sie kennen sich da besser aus als ich. Die Polizei hat Sie entlastet, Minzer. Die Polizei! Aber die Zeitungen, diese Gerüchte, diese Nachbarn. Ich halte das nicht mehr aus. Klagen Sie auf Beleidigung. Nehmen Sie sich einen Anwalt. Aber Herr Doktor... Wir leben in einer Zeit, in der zahlreiche Menschen mit den ungeheuerlichsten Vorwürfen leben müssen. Ob sie nun schuldig waren oder nicht. Glauben Sie denn auch, dass ich es war? Was, Minze? Dass Sie die Gärtnerin umgebracht haben? Oder dass Sie unser Stasi-Spitzel gewesen sind? Gut, Herr Dr. Bonnet, dann andersrum. Sie entsinnen sich doch noch der Freitagsmittagssitzungen in der Direktion, im entfernten Leitungskreis, als Sie untereinander auswürfelten, wer ins Ausland fahren darf und wer nicht. Erinnern Sie sich doch bloß einmal an jene Versammlung, in der alle dafür stimmten, Johnny zum Elefantenkauf nach Vietnam zu lassen. Und wer brachte dagegen Johnnys politische Unzuverlässigkeit ein? Kommen Sie mir nicht damit. Ich habe mein Veto nur zeitgemäß formuliert. Eigentlich Johnny zuliebe. Kein Zoodirektor würde einen Alkoholiker ausschicken, damit er ihm über zwei Kontinente hinweg einen Elefanten anbringt. Alkoholiker? Doktor, das Wort erinnert mich an etwas. Sie haben doch hoffentlich nicht vergessen, dass sich unser Menschenabmaus manchmal in eine Stätte der Gastlichkeit verwandelte. Das besondere Ambiente. Mindestens alle Vierteljahre nahmen die hohen Genossen einen zur Brust bei Ihnen und vor allem... Ach, hören Sie doch mal mit auf, glauben Sie denn... Vor allem gab es bei diesen internen Empfängen für die leitenden Kader oder deren ausländische Gäste immer etwas Ausgefallenes zu essen. Dr. Bonnet ist bekanntlich ein Feinschmecker. Ich erinnere Sie an den Büffel, der plötzlich von einem auf den anderen Tag notgeschlachtet werden musste. Oder an den Spleen des koreanischen Botschafters, der unbedingt Pythonfleisch verlangte. Wo aber konnten solche Gelüste befriedigt werden, wenn nicht in Bonnets Bierstuben? Es gibt keinen Zoodirektor in der ganzen Welt, der den Großteil seiner Tiere nicht schon mal gekostet hätte. Aber keine gesunden. Oder teure. Ein ausgewachsener Python zählte einige tausend Valuta-Mark. Veruntreuung nennt man so etwas. Die Zeitungen sind jetzt spitz auf solche Geschichten. Also überlegen Sie... Ich lasse mich nicht erpressen. Schon gar nicht von Ihnen, Doktor. Das werden Sie bereuen. Wussten Sie, dass die neuen Besitzer aus dem Restaurant ein Striptease-Lokal gemacht haben? Strippen, Johnny, das ist doch nichts Schlimmes. Es beleidigt Sie nicht, als Frau? Ich sehe mir auch gern einen anderen schönen Frauenkörper an. Wie Sie das sagen, einen anderen Frauenkörper. Ich habe mindestens 3 Jahre lang bloß meine Elefanten... Pardon, Frau Gröning. Es ist übrigens angenehm mit Ihnen. Frau Gröning... Sagen wir du, ja? Almut. Hannes, genannt Johnny. Johnny. Almut. Dein Junge macht mir Sorgen. Immer zu wortkarg und scheele Blicke in letzter Zeit. Naja, ihr zwei kämpft schließlich um einen und denselben Arbeitsplatz, nicht? Johnny. Ja, Almut. Dirk darf von unserem geheimen Glück nichts erfahren. Versprichst du mir das? Ja, Almut. Johnny! Pass auf! Hinter dir steht Radi! Obacht! Ab! Kram! Alle! Omar! Rein! Verdammte Biest! Gut, Radi. Gut. Ja, seine Farbe. So. Um Himmels Willen, Johnny. Das war im letzten Moment. Rani hatte dich ja schon mit dem Rüssel umschlungen. Wo ist meine Flasche? Das beruhigt. Und du, der hältst die Schnauze in Zukunft, wenn sowas passiert. Rani hätte dich fast mit dem Rüssel verschlungen. Sowas Blödes wie du ist mir lange nicht in den Stall gekommen. Rani hat mich vor dem Bullen beschützen wollen. Hast du das nicht gemerkt? Auf ihre Art, ja. Aber die Gefahr für dich zertrampelt. Oh, du zoologisches Wunderkind. Jeder Schimpanse hat mir in der Rübe. Die Gefahr kam nicht von Rani, sondern von Oma. Das war frisch. Der Bulle hätte mir in Stücke gehauen, wenn ich das Tor nicht geschlossen hätte. Wer hat eigentlich den Riegel zu Omas Gehege offen gelassen? Das frage ich dich, du Blindgänger. Denkst du, ich? Du hast wohl nicht mehr alle. Was? Du riskierst noch eine Lippe? Ja, du hast sie nicht mehr alle, wenn du einen gesoffen hast. Hör zu, du revolutionäre Großklappe. Lass sofort mein Hemd los. Wenn du dir auf diese fiese Art meinen Job antauern willst, dann sag's gleich, ich heb dich rein. Lass mich unter, du elender Suffkopf. Ich heb dich rein zu Oma. Betriebsunfall und Ende. So! Hast du eine Oma? Na? Wie sitzt dich denn in der Elefantenscheiße? Hast du ein Massel, dass die Flasche noch intakt ist? Ich hab den Riegel nicht aufgemacht. Dann eben vergessen, ihn zu schließen. Ich geb dir mein Wort, nein! Ich geb dir mein Wort. Junge, hast du eine Ausdrucksweise, du konntest da am runden Tisch quatschen, aber nicht im Elefantenstall. Ich sage dir, wenn Almut Grüning nicht deine Mutter wäre, ich hätte dich dem Bullen vorgeworfen. Hätte ich. Ehrlich. Hast Tschüss vor meiner Mutter, eh? Dass die Sauferei dem neuen Direktor zu Ohren kommt. Hey Johnny, was stierst denn so? Du glotzt mich an, als ob du mich wirklich umgebracht hättest. Jetzt fehlt bloß noch, du kommst auf die Idee, die Stasi steckt hinter dem Riegel. Mensch, Johnny, das ist bestimmt nicht aus der Luft gegriffen. Sicher gab's noch mehr Minzes in unserem Zoo. Du kotzt mich an. Hey. Guten Morgen, verehrte Ex-Kollegen. Guten Morgen. Nun, habt ihr Probleme? Keine Spur. Unser Kleiner greift sich jetzt die Karre und bringt jeder Elefantenkuh 4 3-Pfund-Brote und eine halbe Kiste Bananen. Aber für Oma 5 Brote und eine ganze Bananenkiste. Wir haben aber gestern beschlossen, halb Bananen, halb andere Südfrüchte. Oh. In der Banane stecken kaum Vitamine, während... Jetzt, wo es alle Südfrüchte bei uns gibt, sollten wir uns endlich die Erfahrungen aus den anderen europäischen Zoos zunutze machen. Habe ich nicht recht, Herr Dr. Bonnet? Heb ab, oder ich zertrample dich eigenfüßig. Während die dritte Welt hungert, verfüttern wir das teure Brot. Aber das wird sich ändern! Man kann es heutzutage mit der Angst kriegen, vor der Jugend. Stimmt's, Johnny? Angst? Sie heben uns aus dem Sattel mit einer Selbstverständlichkeit. Die Gesellschaft gibt Ihnen sogar noch recht. Ich weiß, was Sie meinen, Doktor. Ohne diese Wände, also ohne den ganzen Umschmiss im Staat, da wären Sie jetzt noch nicht im Vorruhestand. Ich bin lieber freiwillig gegangen, als mich von diesen Grünfinken so behandeln zu lassen, wie du es ertragen musst. Eins ist doch hübsch an der neuen Zeit. Was denn? Striptease. Du wirst es nicht glauben, Junge. Ich arbeite seit 30 Jahren hier im Direktionsvorzimmer, aber an gewissen Morgen muss ich die Fenster schließen. Auch wenn es unerträglich schwül ist. Hörst du die Gibbons? Mhm. Die singen wie die armen Seelen im Fegefeuer. Das sind die Balzschreie, Mutter. Der Sonnenaufgang aktiviert ihre sexuellen Impulse. Ja, ja. Warum hast du mich zum Direktor gerufen? Dirk, mein Junge. Der neue Direktor ist gestern zum Kongress geflogen. Wir müssen allein handeln. Na, worum geht es? Schnell, ich muss hinter in den Stall. Johnny kommt in letzter Zeit manchmal später zur Arbeit. Ja, Johnny hat angerufen. Von draußen. Er kommt heute nicht. Fühlt sich unwohl. Oh, Scheiße. Tee wird das sein. Nun, ich hoffe, der Arzt schreibt ihn krank. Dirk. Junge, das ist deine Chance. Man wird doch nicht einen Bummelanten behalten und einen tüchtigen jungen Mann wegschicken. Noch dazu, wenn der längst unter Beweis stellen konnte, dass er den Laden voll im Griff hat. Oder? Ich gehe erst mal hinter zu den Tieren. Warte. Wirst du es auch allein schaffen? Ich bin doch kein Baby. Verzeihen Sie, Herr Doktor, wenn ich Sie zu dieser Stunde bereits störe. Aber es geht... Wie? Ach, Spiegeleier. Und gestern Rühreier, ja? Und morgen gekochte zum Frühstück. Lieber Herr Dr. Bonnet, das scheint mir aber eine sehr einseitige Ernährung. Es sollte sich mal bald jemand um Sie kümmern, hm? Ja, danke für das Kompliment, aber ich bin jetzt schon so lange Witwe. Hören Sie, Johnny geht es schlecht. Ja, ja, ja, krank gemeldet. Das ist der Grund, weshalb ich Sie anrufe. Hätten Sie Bedenken, wenn Dirk allein im Stall arbeitet? Keine Bedenken. Ja, ich dachte nur an Omas Ausbruchsversuch vor kurzem. Aha. Es erleichtert mich außerordentlich, dass Sie keine Gefahr für Dirk sehen, Herr Doktor. Befinden sich in einem Krankenwagen, Frau Grüning. Er bringt Sie zur Klinik. Bin ich verletzt? Nein, liebe Frau Grüning. Ihr Sinn ist nur etwas durcheinander. Wir müssen Sie zu den dafür spezialisierten Kollegen bringen. Ich bin, wie Sie wissen, nicht mal Tierarzt. Bloß ein Zoologe im Ruhestand. Wo ist Dirk? Wo ist mein Sohn? Ich bin auch kein Psychotherapeut. Und vielleicht mache ich jetzt etwas falsch, aber ich hielt immer etwas von den nackten Tatsachen. Als Sie mich heute früh anriefen, Frau Grüning, entsinnen Sie sich? Ich bat Sie um einen Rat. Richtig. Sie fragten mich, ob es für Dirk gefährlich würde, allein im Elefantenhaus zu arbeiten. Sie haben gesagt, keine Bedenken. Frau Grüning, Sie haben einen verständlichen Schock, seit Sie Dirk da liegen. Er ist tot, nicht wahr? Sie sagen es. Ich wollte Sie am Telefon nicht beunruhigen. Nach Ihrem Anruf bin ich sofort in den Zoo. Leider kam ich zu spät. Wissen Sie, Es ist ein zoologisches Unding, wenn ein langjähriger Elefantenpfleger plötzlich fehlt. Zumal in einer solchen Situation. Der Bulle heiß, aufgeregt, noch den kürzlich durchlebten Ausbruchsschock im Gehirnmuster. Ich wollte Dirk warnen, wenn er doch wenigstens den Bullen hinter Schloss und Riegel gehalten hätte. Die Kühe erkannten ihren Sohn bereits als Rudelführer an, Oma jedoch noch nicht. Rudelführer? Elefanten leben als Rudeltiere. Ranghöchstes Tier ist der jeweilige Leitbulle. Diesen Rang, so seltsam Ihnen das klingen mag, diesen Rang nahm der Pfleger Johnny ein. Haben Sie von Johnnys Aufenthalt eigentlich was gehört? Hören Sie doch, weil nun Johnny fehlte, nahm der Elefantenbulle Oma an, es hätte sich eine Situation eingestellt, wie sie seinem Instinkt vertraut ist, in freier Natur. Er glaubte, der alte Rudelführer sei gestorben, und nun macht sich ein neues Männchen daran, seine Kühe zu beherrschen. Dieses Männchen sah er in Dirk. Und dann kämpfte er. Richtig, Frau Gröning, er hat Dirk als Nebenbuhler betrachtet. Aber das hätten Sie mir doch schon am Telefon sagen können. Wie? Ja, richtig. Ich kann mich noch immer nicht daran gewöhnen, dass man am Telefon jetzt alles sagen kann. Alles, was ich tun konnte, war, mich zu beeilen. Nein. Sie haben eine Stunde gewartet, bis Dirk zerstampft und zerstoßen war. Dann erst kamen Sie in den Zoo. Hören Sie, die Straßenbahn. Bauarbeiten, Sie haben meinen Sohn umgebracht, vorsätzlich. Dirk ist einer von den Jungen, den Neuen, die Sie hassten, weil Leute wie mein Sohn Ihnen Ihren Posten streitig machten, Ihren erbärmlichen Posten als Rudelführer. Ich bitte doch sehr, Frau Gröning. Da fahren wir schon ins Krankenhausgelände. Und mich bringen Sie in die Klapsmühle. Oh, Mörder. Ich glaube, wir nehmen uns beide nichts von nee. Du von rechts, ich von links. Münzer! Ich begreife nicht, auf welche Art und Weise Sie auf einmal in meiner guten Stube auftauchen. Durchs Fenster, es stand offen. Wir möchten uns doch beide keine Unannehmlichkeiten bereiten an einem solchen Abend. Ich könnte mir denken, die Kripo bewacht das Tor ihres Vorgärtchens rund um die Uhr. Falls Sie das interessiert, Minze. Der Tod des jungen Mannes heute hat mich ziemlich mitgenommen. Ebenso die Einlieferung seiner Mutter in eine psychiatrische Anstalt. Nun kommen Sie mir doch nicht mit Sentimentalitäten. Wir sind doch Soldaten, was? Ich ein Tschechist und Sie ein Jesuit oder irgendein anderer Vertreter der schwarzen Reaktion. Dirk Gröning musste durch einen von uns sterben. Ich schlussfolgere, Sie halten mich für Dirks Mörder. Gut aufgepasst bei der Lektion, Bonnet. Und nun können wir mit offenen Karten spielen. Natürlich habe ich die Gartenarbeiterin umgebracht. Ach ja. Erzählen Sie. Warum denn erst die Einschüchterungsversuche? Alte Gewohnheiten, Minze? Wie? Ich wusste, dass Dirk und Conny in meiner Mittagspause ihren Bums veranstalteten. Ich überlegte auch, wo werden die sich verstecken, wenn ich plötzlich zu zeitig wiederkomme. Da gab's nur die Futterkammer. Also legte ich eigenhändig, mit Lederhandschuhen natürlich, die Mamba da rein. Ich wollte das Duo komplett umbringen, verstehen Sie? Ich hatte Pech, dass es nur diese Conny erwischte. Es ging mir mehr um Dirk. Schau an, ein Geständnis. Und warum? Ich konnte mit keinem Menschen bisher darüber reden. Aber Sie sind mir ja artverwandt. Schlange und Elefant. Die Großmächte kämpfen mit A, B und C-Waffen, wir beide aber, wir haben die Z-Waffe erfunden. Die zoologische. Was soll das? Was haben Sie da, Doktor? Eine Pistole. Keine Schreckschusspistole. Gibt's doch jetzt auf jedem Trödelmarkt. Ich bin unbewaffnet. Untersuchen Sie mich. An die Wand. Tatsächlich ohne Waffe. Sie sind ein schlechter Tschechist, Minze. Hoffentlich bin ich ein besserer Jesuit. Johnny, komm rüber. Setz dich, Johnny. Kollege Minze brauche ich dir hier nicht vorzustellen. Wie geht's, Herr Helmut? Ich sag dir's nicht gern, Johnny, weil ich weiß, wie sensibel du bist unter deiner rauen Schale. Aber schlag sie dir aus dem Kopf. Du bist ein braver Mensch. Und sie? Naja. Menschenskinder ist mir schwindelig. Minze, seit Sie hier sind, läuft ein Tonband mit. Ich weiß, wie wenig das vor Gericht gilt. Aber es könnte Ihnen zumindest weitere Unannehmlichkeiten bereiten. So, Johnny. Erzählen Sie jetzt, Minze, was geschehen ist. Du kannst doch gar nicht fassen. Helmut war doch so gegen Alkohol. Er hat mich trotzdem auf das Gartenfest mit Bockbieranstich und dann die Lampions, lauter Gartenfreunde und hoch die Tassen. Am Ende waren wir bloß noch wir zwei. In Almuts Laube. In der von Ihrem ehemaligen? Also, der Garten, der war sowas von verwildert, Herr Doktor. Ich wollte ja am liebsten gleich mit der Sense. Oh, ist mir schlecht. Tja, Johnny. Sie hat dir was untergemischt. Du würdest noch bis übermorgen schlafen, wenn ich nicht auf die Idee gekommen wäre, dich in der Laube zu suchen. Hast du mein Gegenmittel gut vertragen? Ach, wenigstens reden kann ich, Doktor. Aber warum hat mir Almut was reingetan? Sie hat geglaubt, dass dein, nun ja, nicht eben mäßiger Zuspruch zum Alkohol das beste Argument dafür wäre, dich zu entlassen. Damit ihr Junge Rudelführer wird. Mit Oma hat sie nicht gerechnet, leider. So, Herr Minze, jetzt kennen Sie ja den Hergang dieses tragischen Unglücksfalls. Sie werden zugeben, dass die Polizei erheblich mehr Grund hat, sich für Sie zu interessieren, als für mich. Halten Sie auf, Doktor! Minze, mit ein Freundchen! Ja, halten Sie ihn fest, Johnny. Ich rufe die Polizei an. Die Z-Waffe. Haha, die Z-Waffe. Die letzte aller Waffen. Und die sicherste. Hey, was hast du da geschluckt, Heinrich? Doktor, der schäumt vorm Mund. Cyankali, klassischer Abgang. Ja? Hier, Bonnet, Dr. Bonnet. Nickelmann Weg 2. Kommen Sie bitte sofort, falls Sie einen Mörder lebendig haben wollen. Ach, Johnny, wo kommen wir bloß hin mit unserem Hass? Von rechts und von links. Herr Kommissar? Nein, das war nicht für Sie bestimmt. Nickelmann Weg 2. Doktor, der Minze stirbt. Gibt's denn kein Gegenmittel? Doch, eins. Es fängt auch mit dem Buchstaben Z an. Holen Sie es doch. Das geht leider nicht. Außerdem haben wir zwei alte Knaben zu wenig davon. Zu wenig? Zu wenig Zeit. Durchgeschlängelt. Unter diesem Titel brachten wir ein Kriminalhörspiel von Steffen Mohr. Unter der Regie von Walter Niklaus sprachen Götz Schulte, Anne-Kathrin Bürger, Wolfgang Sörgel, Dieter Jaslauk, Wolf Götte und Hannelore Schubert-Fleischmann.